1. Bildad von Soir antwortet auf Hiabs Ausführungen und erklärt Folgendes. 2. Gott allein besitzt die Herrschermacht und ein Furchtein Floss und Majestät, wobei selbst in den höchsten Sphären des Himmels für Frieden sorgt. 3. Niemand ist in der Lage, sein Anzahligen Herrscheren zu zahlen, und es gibt niemanden, über dem sein Licht nicht aufgeht. 4. Why wäre es daher möglich, dass ein Mensch vor Gott im Recht ist, oder why konnte jemand, der von einer Frau geboren wird, als rein gelten? 5. Selbst der Mond besitzt in Gottes Augen keinen Warren Glanz, und sogar die Stern werden von ihm nicht als vollkommen rein angesehen. 6. Why will when I gilt dies dann für den Menschen, der eine Maid gleicht, oder für das Menschenkind, das nur ein Wurm ist?